Lesung der Botschaft vom 2. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Hetzkrieg. Nicht zu verwechseln mit dem Blitzkrieg gleicher struktureller Dargestalt des Vorgängerfaschismus, nur eben ein paar wenige Jahrzehnte zurückliegend. Das Reichskonkordat zwischen den Faschisten bleibt weiterhin bestehend. Würde ein Vertrag seine Gültigkeit behalten, so die German-Man-E-NGO nicht zu 100% Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches wäre? Nein, natürlich nicht. Und darum können wir auch alle Schäferordnungen gepflegt und frohen Mutes in die Entsorgung der Mülltonne treten, welche die Anwendung von sogenannten Nazi-Gesetzen untersagen. Wenn diese falschen Ordnungen nur in dem Falle greifen, so ein Mensch mal eine Swastika aus Liebe, Zufrieden und Glück huldigt. Merke dir, gültige Gesetze entstammen einerseits dem göttlichen Kosmos, andererseits erschafft diese Gottesvertreter auf Erden, die Menschheit eines Stammes oder Volkes. Alles Nebensächliche sind Verordnungen, die satanische Umkehr des Kosmos. Sollten wir das Zitat des Teufelsdieners Erich Honecker nicht ein wenig formal verändern und preisgeben, den Satanismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Weit und weiter gefehlt. Denn während wir uns im vergangenen Jahr noch hinter der ersten Kurve beim Einlauf in die Zielgerade befanden, ist das Ziel in diesem Jahr bereits in greifbare Nähe gerückt. Noch berühren wir das Zielband nicht, auch wenn sich die Reise enorm beschleunigte und mit der Gewissheit des bevorstehenden Sieges lichter Menschheit jener Übeltäter Schattenmacht seine Hilflosigkeit ein reichliches Stückchen mehr öffentlich fokussieren müsste. Ganze 30 Millionen Giftspritzen hätte es laut Presse seit dem Antritt von Zions Bundesregierung innerhalb der Gebietsverwaltung am 15. November gehagelt. Ein kaum glaubhaftes Ergebnis zielt Judas Propagandamaschinerie immer auf den Effekt der längsten Schlange, an welche sich der Ungebildete gern anstellt. Was mögen wohl die Nachbarn sagen, so ich noch nicht mit dem Mahlzeichen gehandicapt bin. Und schon steht Heinblöd bei der Masse von Hirn und danach auch gänzlich Rechtelosen in der Schlange. Apropos Schlange. Die Metapher passt doch wieder einmal bestens. Das Deutsch-Kaninchen vor der Schlange des Leviathan. Was für eine fruchtbare Weisheit. Und auch in New York hat praktisch jeder Ungesunde ein Virus, das nicht existent ist. Sagte nicht einst der Super-Rockstar Mick Jagger, nur wenn wir träumen, sind wir frei. Welchen Traum von einer NWO wohl erfüllende Scharlatane des Yahweh träumen mögen? In jedem Fall davon, bis 31. Januar 2022 die 80% Barriere innerhalb des German-E-Kollateraldistrikts mit Geimpften durchstoßen zu haben. Man sagt den Deutsch haargenau und fast täglich bereits, pass auf Deutsch, du wirst totgeimpft. Doch das Kaninchen ist nicht im Ansatz in der Lage, den Teufel in jedem auch noch so winzigen Detail dieses Krieges gegen das Leben zu erkennen. Wie in nachfolgender Headline. Tod, Corona, Tod, Impfstoff, Valneva. EMA gibt neues Update zur Zulassung und zur Wirkung des Vakzins. Wer es nicht verstanden hat, lese diese Headline noch einmal. Ich hatte, das muss ich mal zwischendurch sagen, zahlreiche Diskussionen mit Lesern, die gesagt hatten, es handelt sich dabei um einen Corona-Totimpfstoff. So gibt man den Blöden das mittlerweile ein. Es handelt sich um einen Impfstoff, der Corona tötet. Nein, das stimmt nicht. Das will man vermitteln. Diese Unwahrheit will der Lebensfeind vermitteln. Es handelt sich um einen Totimpfstoff. Ohne Corona, ohne alles. Weiter im Text. Dann sollen und müssen es eben im Januar 80%, bis März 2022 gute 90% und, nee, lieber Leser, glaube nicht, es werden sich mehr als 7 von 10 in Wahrheit impfen lassen. Die Zahlen sind Schwindel, denn in einem noch rasanteren Maße als die gelogenen Impfungen steigen die Käufe von Impfausweisen wöchentlich in exponentieller Art und Weise. Eine Bekannte arbeitet in einem Test- und Impfzentrum irgendwo innerhalb des Verwaltungsgebiets. Eine ganz normale Großstadt, dort, wo Tausende jede Minute angeblich sich für den Teufel markieren lassen. Zahlreich viele Hilflose, so meine Bekannte, lassen sich testen. Aber wirklich impfen? Nachfragen zu den Impfungen sind hoch, auch und speziell Fragen, was denn genau im Impfserum enthalten sei. Man höre und lese ja so viel von einem Mahlzeichen einer bestimmten Clique von Lebensfeinden. Und sie, meine Bekannte, gibt auch klar Auskunft, sie wisse nicht, was darin versteckt wird, wie sich das vollkommen Unbekannte auswirke. Und sie weiß klar und mit einem zugekniffenen Auge darauf hin, dies vor jeder Impfung, dass nach der Impfung eine bestätigende und den Vertrag abschließende Unterschrift, noch einmal, Unterschrift notwendig sei, unbedingt. Wer führte die Unterschrift ein, auch in Hotels, bei Hotelübernachtungen? Adolf Hitler, Unterschrift. Okay, verständlich? Und schon kehren dies als ihre Zählung durchschnittlich 83 von 100 sich Erkundigenden auf dem Hacken um. 83 von 100 kehren um. Nur einmal vergleichbare Zahlen dieser Impfstation aus dem November 2020, als sie, meine Bekannte, innerhalb einer 7-Tages-Woche 287 Menschen durchschnittlich impfte, während es im November 2021 nur noch 122 waren. Vollkommen illusorisch erscheinen ihr die Zahlen des Lügen-Merkur, schrieb sie mir nach Abgleich mit der Zeitung. Die Impfstation müsse die Seren nach der Vergabe innerhalb einer Frist von 30 Tagen finanziell begleichen. Einige nicht unbedingt kleine Chargen gingen bereits an die Hersteller zurück, fanden also keine Anwendung. Bei dem laut Medien zu bemerkenden Andrang, das Giftserum fehle gemäß der Aussage des Medienkrakirchens Lauterbach an allen Ecken und Enden, hätte die Impfstation auch mal ein paar hunderttausend Euro auslegen können. Gebraucht wird es ja doch in naher Zukunft. Dem ist aber keinesfalls so. Das Zeug mutiert zum Ladenhüter. Darum die beiden bisherigen großen Retouren. Nur als eine vage Feststellung. Will Deutsch vom bisherigen Hein-Blöd-Status zum wackeren Ich-mach-nicht-mehr-mit-Revoluzer aufsteigen, während die Wissenden bereits in Kürze sich des Hyperion als neues Seinswesen erfreuen? Halten wir noch einmal bis hierhin fest. Innerhalb der gesamten Strukturwelt geht es momentan um ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ein Gerangel kosmischer Weisung, die den Tod des Alten anbefohlen hat, während das Lichte und Aufbauende sich in unaufhaltsamer Entfaltung sichtbar vor unseren Augen einbringt. Wer der Sieger sein wird, Hast du einmal versucht, den keimenden Frühling aufzuhalten? Wünsche ich viel Freude bei. Auch den Satanisten gelingt es nicht ansatzweise, derart kosmische Ereignisse mal so mir nichts, dir nichts aufzuhalten, sind die lichten Menschen die alleinigen Schöpfer auf Erden. Und diese lassen sich niemals durch faschistoide Propagandamaßnahmen von einer satanischen Vergiftung überzeugen. Wir hören auf unsere Intuition. Einmal innerhalb dieses Formates berichtete ich darüber, dass partiell es ihnen mittels Manipulation möglich war, Mallorca in einen Eisblock zu verwandeln. Gut, ja. Aber diese Erdenwelt von ihren künftig keimenden Strukturen eines gotthaften Gigantismus dahinter gänzlich zu befreien? Nein, keine Sorge. Das Neue und Großartige entsteht mit jeder passierten Sekunde und gleichsam dem Gesetz der Entsprechung bzw. des Ausgleichs wegen nimmt die Gewalt des Gewaltmonopols und aller feiger satanischer Ausbeutung ab. Betrachte einen Behälter, der strukturell nur ein gewisses Fassungsvermögen hat. Fülle Wasser bis zum Anschlag hinein, nenne dieses Wasser Satanismus. Dann hast du 100% Satanismus in diesem Behälter. Gießt du 50% des Wassers ab, du bist der Schöpfer, ist die Waage zwischen Wasser und Luft, in diesem Falle Freiheit genannt, im Ausgleich. Sind nun aber nur noch 30% Wasser darin, wir werden sehr bald die Abkehr des Satanismus sehen. So wird sich eine neue Gesellschaftsform als binäres Konstrukt einer Zweiklassengesellschaft zum Anfang entwickeln, das auf der einen Seite ein aus Sklaven bestehendes Krankheitssystem aufrechterhält, andererseits eine sich im genannten Frühling ahlende Menge von Aufstrebenden. Jede der beiden Formen mit seinem ihm zugewiesenen Lebensraum und vor allem jeder in seinem Wunschgefilde sich aufhaltend. Viel besser als der Tod ist eine solche Folter für geimpfte Träumer. Wie wir Kinder damals in der DDR uns die Nasen am Intershop breitdrückten, waren wir sehr materiell eingestellt und wollten auch das Gute aus dem Westen, vor allem die angebliche Freiheit dort drüben. Trotz des uns mangelnden materiellen Scheiß haperte es uns wirklich an nichts. Uns erging es bestens. Wäre da nicht die satanische Stasi mit ihrer Menschenverfolgung gewesen? Gleich dieses erdachten Schaubildes wird es demnach den Markierten ergehen müssen, jene sich freiwillig für eine neue Ordnung ihres neuen Herrn und Meisters entschieden. Man wird dies als mein Hinweis, dem Volke der Markierten ihre Wünsche nachgeben, um uns weitere Willensprüfungen in unserem Leben zu verschaffen. So das vollständige Buch der Sayaha. Darin ist nicht nach 19 Artikeln bereits Schluss. Man will dem normal gebildeten Leser nur nicht vorgreifen, was an Wissen er versäumte. Wie gut, dass es Familien gab, die ein, zwei Notizen sich machten und, man kann es nicht oft genug in Erwähnung bringen, danke, dass die Templer alles Wissen vor der Vernichtung retteten. In den seitens des Architekten gewünschten Kriegen der teuflisch Markierten gegen die Gesunden wird es vielmals um das alte Prinzip von Teile und Herrsche gehen, aber auch um die Befriedigung derer Egos, deren von Missgunst getriebenen Hintergrundgedanken der Baumeister der Welt auch gern zusieht. Hier wird sich zeigen, welch fortschrittlichen Wert unsere Verteidigungstechnologie erreicht haben wird und wie oft die Angreifer sich in ein jähes Gegeneinander begeben wollen. Sterben ihnen auch ohne ihre sinnlosen Angriffskriege zugehörige eben Grund der Druckbetankung durch Zion in rauen Mengen weg. Neid war immer bereits ein schlechter Berater in Friedenszeiten. Es bleibt enorm spannend, liebe Freunde. Kampf ist in allen Zeitaltern im Argen. Und so müssen wir stets gerüstet und aufmerksam sein, um nicht letztendlich zu den Verlierern zu zählen. Frieden und Liebe.